haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute alles unter Kontrolle. Anja Schubert war eine großgewachsene Frau mit der Figur eines Fotomodells. Ich registrierte neidische Blicke, als sie neben mir auf einer Parkbank saß. Ein Mann unterbrach sogar seinen Lauf und machte unsinnige Verrenkungen, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, doch er scheiterte kläglich. Frau Schubert hatte nur Augen für mich. Wie halten Sie sich fit? Ich gehe ab und zu ins Fitnessstudio und schaue den anderen beim Schwitzen zu. Bei Ihrer Generation war der Body noch nicht so wichtig. Heute gehen sogar die Jungs in der Schule schon in den Kraftraum. Das ist krass. Wenn du so ein Bubi siehst mit dicken Oberarmen. Die schlucken jede Menge Tabletten und ernähren sich von Hähnchen mit Reis. Das wäre mir zu einseitig. Was ist mit dem Mann, der ertrunken ist? Ging er auch in den Kraftraum? Manuel? Ja. Nein, er war ganz anders. Mit ihm konnte ich mich über die wichtigen Dinge im Leben unterhalten. Er war ein Philosoph. Sie erwähnten am Telefon, dass er im Fluss ertrunken ist. Die Polizei hat den Fall abgeschlossen. Ich glaube nicht an einen Unfall. Manuel war ein sehr vorsichtiger Mann. Er trank zwar gerne, aber er wäre nie betrunken an den Fluss gegangen. Wenn er trank, dann nur alleine zu Hause. Das klingt nicht nach einem geselligen Menschen. Doch, er konnte gesellig sein. Aber das mit dem Trinken war speziell. Er sagte, er brauche das, um abschalten zu können. Gleichzeitig mochte er es aber nicht, wenn er keine Kontrolle mehr hatte. Deshalb ging er nie betrunken aus dem Haus. Und wenn er mit jemandem abhing, hielt er sich zurück. Philosophen neigen manchmal zu düsteren Gedanken. Manuel hat sich nicht umgebracht. Er war weder depressiv noch verzweifelt. Wie gut kannten Sie ihn? Ziemlich gut. Freundschaftlich oder intim? Nur freundschaftlich. Aber seit über 6 Jahren. Wir trafen uns mindestens einmal in der Woche. Ja, vielleicht war er in Sie verliebt und Sie haben es nie bemerkt. Er stand auf Frauen, die älter waren als er. Und er hat mir immer wieder gesagt, dass ich zu dünn sei. Finden Sie mich zu dünn? Ich war schon immer so. Als Teenager war ich eine Bohnenstange. Da war ich echt dünn und fand das peinlich. Aber ich habe einfach nicht zugenommen. Jetzt muss ich Sport treiben, um nicht zuzunehmen. Ja, ist das ein Fitnessarmband? Ja, ein sehr exklusives. So. Mein Freund hat es hergestellt und programmiert. Es ist genial. Wenn ich diesen Knopf drücke, sendet das Band leichte Stromstöße aus. Es kribbelt. Das hört erst auf, wenn eine bestimmte Pulsfrequenz erreicht ist. Das kann man programmieren. Dadurch geht man automatisch schneller. Und der andere Knopf aktiviert das Nachtprogramm. Geht es da auch um die Pulsfrequenz bei ganz bestimmten körperlichen Betätigungen? Nein, das Band kann den Puls minimal senken. Das führt zu einem tieferen und erholsamen Schlaf. Das ist genial. Was hielt Manuel davon? Natürlich nicht viel, aber fasziniert hat es ihn schon. Er war aber grundsätzlich skeptisch gegenüber all diesen Apps und Gadgets, die persönliche Daten übertragen. Ja, das kann ich gut verstehen. Was hat Manuel gearbeitet? Er war Taxifahrer. Das war sein Brotberuf. Er hat gern am Abend und am Wochenende nachts gearbeitet, damit er tagsüber Zeit hatte, um nachzudenken. Nehmen Sie den Auftrag an? Wenn er nicht verunfallt ist und er sich nicht umgebracht hat, gibt es nur noch eine Erklärung. Finden Sie es heraus. Es muss am Fluss zu einem Streit gekommen sein. Jemand hat Manuel in den Fluss gestoßen. Ich schicke Ihnen Fotos von Manuel. Es muss jemand etwas gesehen haben. Die Taxizentrale, für die Manuel fuhr, gehörte einem Mann, den man als vierschrötig bezeichnen konnte. In einen Kleinwagen wäre er vermutlich nicht mal reingekommen. Er saß in seinem Büro in einem imposanten Bürostuhl, der vermutlich für übergewichtige Amerikaner designt worden war. Manuel Jablinski war ein vorbildlicher Taxifahrer. Er hatte den Stadtplan im Kopf, er war höflich und er wies niemanden ab. Wie kam er mit den anderen Taxifahrern aus? Ich habe Manuel als Einzelgänger in Erinnerung, ein kluger Kopf. Er hätte es zu etwas bringen können, aber Karriere und Geld interessierten ihn nicht. Er hat sich nie beschwert, ganz anders als andere Fahrer. Vor allem den Familienvätern geht es dreckig. Die Konkurrenz mit der App macht den ganzen Markt kaputt. Ich habe gelesen, dass auch die Taxizentralen neuerdings auf eine App setzen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Letztlich geht es nur darum, wer Passagiere am günstigsten befördert. Und da können wir nicht mithalten. Die Konkurrenz setzt auf Hobbyfahrer und nimmt den Profis die Kunden weg. Ich weiß nicht, wie lange ich mir das noch antue. Hat Manuel Jablinski unter dem Druck gelitten? Manuel? Ja. Nein, der hat es ganz locker genommen. Er brauchte nur wenig Geld. Wie viel verdient ein Taxifahrer heutzutage? Sind Sie interessiert? Ich kann Leute wie Sie gebrauchen. Das hört unsereins gerne, aber ich habe bereits einen Beruf, der mich voll und ganz ausfüllt. Privatdetektiv hört sich irgendwie romantisch an. Ist es aber nicht. Solange es keine App gibt, arbeiten Sie im Paradies. Aber das kann sich plötzlich ändern. Eine Bekannte von Manuel Jablinski glaubt, dass er ermordet wurde. Hoppla. Ja. Bin ich verdächtig? Gab es vielleicht einen Taxikollegen, mit dem sich Manuel nicht gut verstand? Es gab da einen Zwischenfall mit einer Frau, Ursina Franzen. Manuel hat sie gemocht. Sie ihn nicht. Sie hat ihm einmal ziemlich deutlich die Leviten gelesen. Er hat sie offenbar eine Weile lang mit Textmitteilungen belästigt. Der Philosoph schien auch eine ganz profane Seite gehabt zu haben. Eine, die ihm gefährlich werden konnte. Ursina Franzen arbeitete noch immer für die Taxizentrale. Ich bat Herrn Dürer, sie für mich zu bestellen. Im Taxi musterte ich sie schweigend. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie hinwollen, kann ich auch in einen Kreisel fahren. Das ist nicht nötig. Fahren Sie einfach weiter. Ist das ein Test? Hat Herr Dürer Sie auf mich angesetzt? Weshalb sollte er das tun? Männer halt. Sie haben es nicht so mit Männern. Die meisten gehen mir auf die Nerven. Auch Manuel Jablinski. Weshalb sollte ich mit Ihnen über Jablinski sprechen? Er hat sich in Sie verliebt. Was soll das? Ist das ein Verhör? Ich bin Privatdetektiv. Alles, was Sie mir sagen, bleibt privat. Manuel ist tot und beerdigt. Aber sein Tod war mysteriös. Er ist besoffen in den Fluss gefallen. Typisch männliches Verhalten. Er war nicht betrunken. Hat er ihn nachgestellt? Ich habe ihm gesagt, dass er damit aufhören soll. Er hat eine Vorliebe für ältere Frauen. Vielen Dank für das schöne Kompliment. Ich fahre da vorne an den Parkplatz. 25 Franken 50. Ganz schön teuer. Nehmen Sie künftig ein anderes Taxi oder gehen Sie zu Fuß. Das ist billiger. Sie stellte den Motor ab und blieb sitzen. Ich kramte das Geld zusammen und reichte es ihr. Sie nahm es, ohne mich dabei anzuschauen. Da ich mich in der Nähe des Polizeipräsidiums befand, nutzte ich die Gelegenheit, auch wenn ich dort zuletzt einige böse Überraschungen erleben durfte. Auch diesmal erwartete mich ein neues Gesicht. Weshalb interessieren Sie sich für einen Unfall, Maloney? Weil es kein Unfall war. Im Abschlussbericht steht Unfall. Weil Ihnen das eine Menge Arbeit erspart. Sie haben keine Ahnung von Polizeiarbeit. Ach. Ob Unfall, Selbstmord oder Mord, wir stellen Spuren sicher und werten sie aus. Manuel Jablinski hat sich am Fluss mit jemandem getroffen. Name, Adresse, Geburtsdatum. Wir benötigen etwas Handfestes, keine Spekulationen, Maloney. Hat man überhaupt nach Zeugen gesucht? Es gab einen öffentlichen Aufruf in den Medien. Es hat sich niemand gemeldet. Können Sie mir den Abschlussbericht ausdrucken? Ja, das kann ich. Dann tun Sie es. Was? Ausdrucken. Das werde ich nicht tun. Gerade eben sagten Sie das Gegenteil. Ich sagte, dass ich den Bericht ausdrucken kann. Ich sagte nicht, dass ich es tun werde. Das sind Spitzfindigkeiten. War es das? Ich wünsche mir den Arbeitsverweigerer von früher zurück. Kein Problem, da drüben hat es eine Wunschbox. Sie können Ihr Anliegen auf einen Zettel schreiben und in die Wunschbox einwerfen. Die Box wird einmal pro Woche geleert. Und was geschieht mit den Zetteln? Liest die überhaupt jemand? Die besten werden am Weihnachtsessen vorgetragen. Das ist eine Riesengaudi. Er wandte sich ab und stierte auf einen großen Monitor. Ich verließ das Polizeipräsidium und rief meine Klientin an. Diese zeigte sich kurz angebunden, offenbar war sie mit ihrem Freund zusammen. Sie bat mich, sie am nächsten Morgen anzurufen. Ich flüchtete in eine Bar. Ich traf mich mit meiner Klientin in einem kleinen Café und trank einen ausgezeichneten Espresso. Meine Klientin hörte mir aufmerksam zu, als ich ihr von der Begegnung mit der Taxifahrerin berichtete. Ihre Augen wurden größer und größer. So habe ich ihn gar nicht gekannt. Er hat die Taxifahrerin sexuell belästigt. Er schien aufdringlich gewesen zu sein. Wie alt ist die Frau? Ich würde sie um die 40 schätzen. Das ist typisch für ihn. Ich weiß nicht, woher er das hatte. Es gibt doch sicherlich eine psychologische Erklärung dafür, dass ein Mann auf eine ältere Frau steht. Vielleicht ist es wie bei den jungen Frauen, die auf alte Männer stehen. Entweder psychologisch oder monetär. Manuel hat sich nichts aus Geld gemacht. Wieso blinkt Ihr Fitnessband? Ich muss es aufladen, sonst werden die Daten nicht mehr auf die App übertragen. Wie funktioniert das genau? Mein Freund hat eine App programmiert, die habe ich auf dem Handy. Diese App kommuniziert mit dem Armband. So kann ich jederzeit nachschauen, wie viele Schritte ich gemacht habe und wie hoch mein Puls war. Manuel hat sich übrigens die App auch auf sein Handy geladen. Er hatte auch ein Fitnessarmband. Nein, aber er sagte, es sei lustig nachzuschauen, wie viel ich den ganzen Tag laufe. Er hatte Zugriff auf Ihre Daten. Na klar, das ist ein Prototyp. Er ist nur für mich eingerichtet. Manuel war unsportlich, aber er konnte stundenlang im Park sitzen und den anderen zuschauen, die an ihm vorbeirannten. Frauen um die 40. Gut möglich. Vielleicht hat er auch noch andere Frauen belästigt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Jemand muss einen Grund gehabt haben, ihn zu töten. Ich weiß. Ich lese gerne Krimis und da geht es immer ums Motiv. Aber in den Krimis ist es immer so, dass fast alle ein Motiv haben. Vielleicht ist es bei Manuel auch so. Vielleicht hatte jemand ein ganz anderes Motiv. Und ich soll es herausfinden. Ohne den geringsten Anhaltspunkt. Gehen Sie in den Park. Manuel hat da eine bevorzugte Sitzbank. Vielleicht sehen Sie ja den Mörder, wenn er vorbeirennt. Es war eine absurde Idee, aber da die Sonne schien und ich irgendetwas für mein Honorar tun musste, verbrachte ich 2 Stunden im Park und zeigte auf meinem Handy wildfremden Leuten das Foto des Verstorbenen. Zu meiner Überraschung traf ich auf die Taxifahrerin. Stellen Sie mir jetzt auch nach? Hat sie Manuel im Park verfolgt. Er wusste, dass ich hier laufe und er kannte meine Einsatzzeiten. Und er hat sie hier im Park abgepasst. Zuerst sah es wie ein Zufall aus, aber beim zweiten Mal nicht mehr. Männer sind so durchschaubar. Er war in sie verliebt. Ach was, er hat sich in etwas hineingesteigert. Männer können nicht mit ihren Gefühlen umgehen. Entweder machen sie alles zu wie eine Muschel oder sie zergehen wie Butter in der Sonne. Das nervt. Mein Ex-Mann war genauso, immer extrem cool und bei idiotischen Filmen hat er geheult. Hat ihn Manuel bis zu seinem Tod nachgestellt? Nein, es hörte auf, nachdem ich ihm gesagt habe, dass er mich in Ruhe lassen soll. Aber trotzdem war er hier im Park. Ja, aber etwas war seltsam. Das letzte Mal, als ich ihn hier sah, unterhielt er sich mit einer anderen Frau. Was war daran seltsam? Sie war jung. Er hat mir doch diesen Schmus erzählt, dass er auf reife Frauen steht. Kaum serviere ich ihn ab, rennt er zu einem Küken. Unfassbar, diese Männer. Können Sie mir die Frau beschreiben? Ist nicht nötig. Die ist jeden Tag hier im Park unterwegs. Sie müsste in 10 Minuten auftauchen. Rennt 4-mal um den Park. Ich bat sie um eine Beschreibung. Sie stöhnte auf und sagte, dass sie nicht gut im Beschreiben ist. Aber wenn ich ihr einen 50er gebe, würde sie warten, bis die junge Frau auftaucht. Mir blieb nichts anderes übrig. Eine Viertelstunde später knallte mir die Taxifahrerin einen Ellbogen in die Rippen. Die junge Frau war schnell unterwegs. Ich gab mir keine Mühe, ihr zu folgen, sondern wartete, bis sie die erste Runde gelaufen war. Was soll das? Gehen Sie mir aus dem Weg. Ich möchte mit Ihnen reden. Vergessen Sie es. Gehen Sie einfach nur weg. Es geht um Leben und Tod. Ja, das sieht man Ihnen an. Danke, aber mir geht es gut. Ich rufe die Polizei. Die sind schlimmer als ich. Ich möchte mit Ihnen über Manuel Jablinski sprechen. Wer ist das? Er hat sich hier im Park mit Ihnen unterhalten. Wann? Ein paar Tage, bevor er starb. Was? Er ist tot? Ja, Sie erinnern sich an ihn. Ja, ein Typ stand mir im Weg, genau wie Sie. Was wollte er von Ihnen? Wer sind Sie und weshalb ist der Typ tot? Ich bin Privatdetektiv und Manuel Jablinski ist im Fluss ertrunken. Das hat doch alles nichts mit mir zu tun. Worüber haben Sie sich unterhalten? Das geht Sie nichts an. Das da an Ihrem Arm, was ist das? Das geht Sie auch nichts an. Es blinkt. Das geht Sie noch weniger an. Ist das ein Prototyp? Ein was? Ich lade Sie zu einem Smoothie ein. Ich mag keine Smoothies. Kaffee, Tee, Orangensaft, Wodka oder stilles Wasser, was immer Sie möchten. Ich möchte, dass Sie mich in Ruhe lassen. Das geht leider nicht. Tatsächlich? Sie bückte sich und griff in den Kies, der auf dem Laufweg lag. Sie warf ihn mir mitten ins Gesicht. Es tat höllisch weh. Als ich wieder klar sehen konnte, war sie weg. Ein älterer Mann erkundigte sich, ob ich einen Notarzt benötigte. Ich winkte ab. 2 Stunden später traf ich meine Klientin. Das ist unmöglich. Sie haben nicht richtig hingesehen. Es blinkte haargenau wie Ihr Fitnessband, wenn es nach Strom giert. Mein Band ist einmalig. Es gibt niemand sonst, der so eines trägt. Manuel hat die junge Frau im Park angesprochen. Wahrscheinlich ist ihm das Fitnessband ebenfalls aufgefallen. Es gibt ganz unterschiedliche Fitnessbänder, aber das, was ich trage, ist einmalig. Manuel dachte das vermutlich auch, bis er Manuel sah, das genau gleich aussah. Ach was! Er muss sie wegen etwas anderem angesprochen haben. Sie ist jung und Manuel stand nicht auf junge Frauen. Das macht alles keinen Sinn. Wissen Sie was? Ich glaube, das war's. Ich möchte nicht, dass Sie weiter für mich arbeiten. Ich werde mir einen anderen Detektiv suchen. Ich bin der Beste, weit und breit. Schein und Sein. Sie haben mir nichts geliefert, um Manuels Tod aufzuklären. Was, wenn es um das Fitnessarmband geht? Meines ist einmalig. Wie oft muss ich es noch betonen? Manuel meinte das auch, bis er die andere Läuferin traf. Also gut. Wie heißt die Frau? Das weiß ich nicht. So viel zum besten Privatdetektiv der Stadt. Ich werde es herausfinden. Sie rennt immer zur selben Zeit. Überzeugen Sie mich, Maloney, oder lassen Sie es? Ich hatte keine andere Wahl. Am nächsten Morgen erwachte ich mit einem Kater, da ich den Frust und meine Klientin mit einigen Gläsern herunterspülen musste. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich blieb noch eine Weile liegen. Voller Tatendrang machte ich mir einen Plan, wen ich, weshalb, sprechen wollte. Zu meiner großen Überraschung erhielt ich am Vormittag Besuch. Herr Durrer füllte mein Büro mit seinen Muskeln beinahe aus. Er machte trotzdem einen bedauernswerten Eindruck. Ach, es ist mir unsäglich peinlich. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu gestehen. Sie haben Manuel Jablinski getötet. Was? Nein, was reden Sie da? Sie sind zu mir gekommen, um ein Geständnis abzulegen. Aber doch keinen Mord. Lassen Sie es mich erklären. Nur zu. Ursina Franzen. Die für Sie arbeitet. Sie hat mir vom ersten Tag an imponiert. Da schau her, der Chef liebt seine Mitarbeiterin. Es ist nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Ich stelle mir überhaupt nichts vor. Alle meine Mitarbeiter erhalten eine eigene E-Mail-Adresse. Das macht die interne Kommunikation einfacher. Und die Überwachung? Was? Sie sind aus einem ganz bestimmten Grund hier, Herr Durrer. Ach, es ist mir unsäglich peinlich. Das sagten Sie schon. Ich kann die Mails aller meiner Angestellten lesen, egal welche Passwörter sie benutzen. Sowas nennt man die totale Überwachung. Ich habe das zuvor nur in Ausnahmefällen beansprucht, wenn ich das Gefühl hatte, dass mich einer meiner Mitarbeiter anlügt. Aber dann kam Frau Franz. Ich war hin und weg. Genau wie Manuel Jablinski. Er schickte ihr Liebesgedichte. Sie waren grauenhaft. Aber mir wurde klar, dass ich etwas unternehmen musste. Sie haben Manuel Jablinski also doch getötet. Nein, was reden Sie da? Ich wollte doch nur, dass er damit aufhört. Aber dann las ich, was Ursina ihm antwortete. Sie hat ihn fertig gemacht. Kommen Sie endlich zur Sache. Weshalb sind Sie hier? Sie darf es nicht erfahren. Ich liebe sie. Ich will sie heiraten und 10 Kinder mit ihr. Aber sie darf es nicht erfahren. Weil Sie schon verheiratet sind. Ich liebe meine Frau und ich liebe Ursina. Ich komme nicht damit klar. Es ist wie, wenn man sich zwischen 2 Paar Schuhen entscheiden muss. Ein gewagter Vergleich. Die Taxifirma steht kurz vor dem Ruin. Wenn ich pleite bin, habe ich nur noch meine Frau. Gemeinsam schaffen wir das. Aber das geht nur, wenn sie nichts von meinen Gefühlen für Ursina erfährt. Zurück zu Manuel Jablinski. Was hat er sonst noch so geschrieben? Ach, nur langweiliges Zeug. Aber Sie haben sie gelesen. Ja, nachdem das mit den Liebesgedichten vorbei war, hat er nur noch Unsinn verschickt. Endlos lange Listen mit Long und Latitude. Ja, davon habe ich schon gehört. Das sind Koordinaten. Die Position, an der sich jemand befindet. Um wen handelt es sich? Keine Ahnung. Er hat diese Daten an sich selber geschickt. Ich habe gelesen, dass es Leute gibt, die sich Ideen an sich selber schicken, damit sie nicht verloren gehen. Ideen sind etwas anderes als GPS-Koordinaten, ganz unter uns. Ich glaube, Manuel war verrückt. Ich möchte die E-Mails sehen. Ja, ich kann sie ausdrucken und vorbeibringen. Am Mittag setze ich mich wieder auf die Parkbank, die auch Manuel benutzte, wenn er im Park saß und den fitnessbewussten Menschen zusah. Die unbekannte junge Frau erschien zur genau gleichen Zeit wie am Tag davor. Ich stellte mich erneut vor sie. Es reicht. Ich werde jetzt die Polizei rufen. Tun Sie das nicht und hören Sie mir zu. Weshalb sollte ich das tun? Wegen dem Fitnessband an Ihrem Arm. Was ist damit? Es ist nicht so exklusiv, wie Sie glauben. Was? Ihr Freund hat Ihnen gesagt, dass er es nur für Sie hergestellt hat. Was soll das? Sie kennen Wolfgang? Nein, nein, aber er wird mich heute noch kennenlernen. Ich verstehe nicht, was Sie von mir wollen. Ich bin Privatdetektiv und arbeite für Anja Schubert. Ich kenne keine Anja Schubert. Aber Ihr Wolfgang kennt sie. Sie trägt ebenfalls ein solches Fitnessarmband. Was? Ihr Wolfgang hat eine Zweitfreundin. Also das ist Unsinn. Er liebt nur mich. Gehen Sie mir jetzt aus dem Weg. Sie stieß mich weg und ich leistete keinen Widerstand. Am Nachmittag brachte mir Herr Durrer die Computerausdrucke. Es waren fast 100 Seiten. Ich packte sie in eine Tasche und rief meine Klientin an. Sie wunderte sich darüber, dass ich sie zusammen mit ihrem Freund sehen wollte. Am Abend war es soweit. Ich legte die Ausdrucke auf den Küchentisch. Was soll das? Hast du ihm gesagt, dass er sein Manuskript mitbringen soll? Nein, ich habe nicht gewusst, dass er ein Buch geschrieben hat, Wolfgang. Woher wussten Sie, dass mein Freund beim Verlag arbeitet? Ich hatte keine Ahnung. Packen Sie das Papier wieder ein und gehen Sie. Möchten Sie nicht einen Blick darauf werfen? Es ist kein potenzieller Bestseller, aber er wird Ihr Leben grundlegend verändern. Ich habe Sie engagiert, um den Tod von Manuel aufzuklären, nicht um uns privat mit Ihrem Geschreibsel zu belästigen. Du hast diesen Typen engagiert? Ja, wegen Manuel. Er ist ertrunken. Aber es war kein Unfall. Klar war es ein Unfall. Lesen Sie wenigstens eine Seite. Nein, das werde ich nicht tun. Ich arbeite nämlich heute Abend nicht. Schicken Sie Ihr Manuskript an die Verlagsadresse. Nein, ich habe eine bessere Idee. Legen Sie es ins Altpapier. Diese Ausdrucke sind nicht von mir. Sie sind von Manuel Jablinski. Was? Ja. Das muss ich sehen. Sie sollten jetzt gehen. Sie sind hier unerwünscht. Bald schon sind Sie es, der unerwünscht ist. Bei Frau Schubert und bei Ihrer anderen Freundin. Jetzt reicht es aber. Was für eine andere Freundin? Und was ist das hier? Ich verstehe es nicht. Das sind zwei Bewegungsprofile. Sie können anhand der Uhrzeit genau erkennen, wo Sie sich wann aufgehalten haben. Manuel hat mich gestalkt? Nein, nein. Er hat herausgefunden, wozu das Fitnessarmband tatsächlich dient. Sie sollten es ihr erklären. Das dient nur zu deiner Sicherheit. So kann ich jederzeit eingreifen, wenn du in Gefahr bist. Du überwachst mich? Nicht nur sie, auch seine andere Freundin. Du hast noch eine andere Freundin? Ich kann dir das erklären. Aber nicht, wenn er hier ist. Ach. Er muss weg. Er will uns auseinanderbringen, genau wie dieser Manuel. Sie wollen nicht, dass wir zusammen sind. Sie wollen unsere Liebe zerstören. Was sagst du da? Was hast du mit Manuel gemacht? Er war nicht so, wie du gedacht hast. Er war böse. Ich musste uns vor ihm schützen. Sie haben Manuel in den Fluss gestoßen. Ich habe es für uns getan. Für unsere Liebe. Er wollte uns auseinanderbringen. Du bist verrückt. Sagen Sie mir, dass das alles nicht wahr ist, Maloney. Manuel hat herausgefunden, dass die App nicht nur Ihren Puls und die Distanz, die Sie zurücklegen, aufzeichnet, sondern auch die Koordinaten. Ihr Freund wusste jederzeit, wo Sie sich aufhielten. Das ist praktisch, wenn man zwei Freundinnen in der gleichen Stadt hat. Du hast Manuel getötet und mich betrogen. Ich kann das erklären, aber nur unter vier Augen. Dieser Typ muss weg. Er steht unserem Glück im Weg. Wir werden es gemeinsam tun. Sein Tod wird uns für immer zusammenschweißen. Ich werde die andere Frau nie wiedersehen, versprochen. Wenn du willst, ja, werde ich sie ebenfalls töten. Ich werde alle töten, die unserem Glück im Wege stehen. Er ist übergeschnappt. Tun Sie etwas, Maloney. Herr Durrer von der Taxizentrale, für die Manuel gearbeitet hat, weiß ebenfalls Bescheid. Und auch die Polizei. Ich war so frei, Sie anzurufen, bevor ich hierher kam. Er blufft. Er hat nichts in der Hand. Lass uns zusammen abhauen und neu anfangen, Anja. Ich will dich nie wiedersehen. Aber Anja, ich kann alles erklären. Bitte, hör mir zu. Sie wandte sich ab und verließ die Wohnung. Wenig später stürmten Polizisten das Haus und die Wohnung. Sie verhafteten den Mörder und sie verhafteten auch mich. Es dauerte ein paar Stunden, bis ich wieder freikam. Wolfgang hingegen blieb in Untersuchungshaft. So geht das. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Alles unter Kontrolle.